Erster der Prophet Elisa rief einen seiner Schüler zu sich und befahl ihm, sich für eine Reise nach Ramot in Gilead bereit zu machen. Zweiter, sobald er dort ankommt, soll er nach Jehu suchen und ihn heimlich in einen privaten Raum führen, damit sie ungestört sind. Dritter, dort soll er Öl über Jehus Kopf gießen und erklären, dass Gott ihn zum neuen König über Israel gesalbt hat. Vierter, der junge Prophet gehorchte seinem Lehrer und machte sich sofort auf den Weg nach Ramot in Gilead. Fünfter, als er ankam, saßen die Offiziere der Armee zusammen, und er sagte, dass er eine wichtige Nachricht für den Hauptmann habe. Sechster, Jehu stand auf und ging mit ihm ins Haus, wo der junge Mann das Öl über ihn goss und Gottes Auftrag verkündete. Siebter, Gott befahl Jehu, die Familie seines Herrn Ahab zu vernichten, um den Tod der Propheten an Isabel zu rächen. Achter, die gesamte Familie Ahabs sollte sterben, damit kein einziger männlicher Nachkomme in Israel übrig bleibt. Neunter, Gott wollte das Haus Ahabs genauso zerstören, wie er es früher mit den Familien anderer ungehorsamer Könige getan hatte. Zehnter, Isabel sollte in Jezreel von Hunden gefressen werden, ohne dass jemand sie begräbt, woraufhin der junge Prophet schnell floh. Elfter, als Jehu zu den anderen Offizieren zurückkehrte, fragten sie ihn neugierig, was dieser verrückte Mann von ihm wollte. Zwölfter, zuerst wollte Jehu nichts sagen, aber dann erzählte er ihnen, dass Gott ihn zum König über Israel gesalbt habe. Dreizehnter, da nahmen die Männer schnell ihre Mäntel, legten sie als Teppich auf die Stufen und riefen laut, dass Jehu König sei. Vierzehnter, so plante Jehu eine Verschwörung gegen König Joram, der gerade die Stadt Ramot gegen die Feinde aus Aram verteidigte. Fünfzehnter, Joram war nach Jezreel zurückgekehrt, um seine Wunden zu heilen, während Jehu befahl, dass niemand die Stadt verlassen dürfe. 16. Jehu stieg auf seinen Wagen und fuhr nach Jezreel, wo Joram lag und Besuch von König Ahasja aus Juda hatte. 17. Ein Wächter auf dem Turm sah Jehus Gruppe kommen und meldete dem König, dass sich eine große Schar von Männern nähere. 18. Ein Reiter wurde geschickt, um nach ihren Absichten zu fragen, aber Jehu befahl ihm, sich einfach hinter ihn einzureihen. 19. Auch ein zweiter Reiter, den der König schickte, kehrte nicht zurück, sondern schloss sich auf Jehus Befehl der Gruppe an. 20. Der Wächter berichtete, dass der Anführer wie ein Wahnsinniger fahre, was typisch für den rasanten Fahrstil von Jehu sei. 21. Joram und Ahasja ließen ihre Wagen bereit machen und fuhren Jehu entgegen, bis sie ihn auf dem Feld von Nabot trafen. 22. Joram fragte, ob er in Frieden komme, doch Jehu antwortete, dass es keinen Frieden gäbe, solange Isabel Böses tue. 23. Da erkannte Joram die Gefahr, wendete seinen Wagen zur Flucht und rief Ahasja zu, dass sie verraten worden seien. 24. Jehu spannte seinen Bogen und schoss Joram einen Pfeil in den Rücken, der sein Herz traf und ihn sofort tötete. 25. Jehu befahl seinem Begleiter, die Leiche auf das Feld von Nabot zu werfen, um an Gottes frühere Drohung zu erinnern. 26. Gott hatte versprochen, Ahabs Familie auf genau diesem Grundstück für den Mord an Nabot und seinen Söhnen zu bestrafen. 27. Als Ahasja das sah, floh er, wurde aber von Jehus Männern verfolgt und so schwer verwundet, dass er in Megiddo starb. 28. Seine Diener brachten seinen Leichnam nach Jerusalem, damit er dort im Grab seiner Vorfahren in der Stadt Davids bestattet werde. 29. Ahasja war im 11. Regierungsjahr von Joram, dem Sohn Ahabs, zum König über das Reich Juda geworden. 30. Als Jehu in Jezreel ankam, schminkte sich Isabel ihre Augen und schmückte ihr Haar, bevor sie aus dem Fenster blickte. 31. Als Jehu durch das Tor fuhr, rief sie ihm spöttisch zu und verglich ihn mit einem Mörder, der seinen Herrn getötet hatte. 32. Jehu blickte zum Fenster hinauf und fragte, wer auf seiner Seite stehe, woraufhin zwei oder drei Diener herausschauten. 33. Er befahl ihnen, Isabel hinunterzustürzen, so dass ihr Blut an die Wand spritzte und die Pferde sie auf dem Boden zertrempelten. 34. Danach ging Jehu ins Haus, um zu essen, befahl aber später, Isabel zu begraben, weil sie eine Königstochter war. 35. Doch als die Männer kamen, um sie zu bestatten, fanden sie nur noch ihren Schädel, ihre Füße und ihre Hände. 36. Sie berichteten dies Jehu, der erklärte, dass sich damit die Prophezeiung Elias erfüllte, nach der Hunde Isabels Fleisch fressen würden. 37. Ihr Körper sollte wie Abfall auf dem Feld liegen, damit niemand mehr sagen kann, dass dies die stolze Isabel war.